Das Judentum im politischen Leben, Parlamente und Parteien. Die konstitutionelle Verfassung der Staaten sollte dem Volke die Möglichkeit einräumen, an der Gestaltung der öffentlichen Verhältnisse und der Gesetzgebung mitzuwirken. Sie gab daher dem Volke ein Wahlrecht, damit es seine Vertreter in die Parlamente entsende. Juda ist nun zu allen Zeiten eifrig für die Schaffung solcher Konstitutionen und Parlamente eingetreten und hat sich dabei immer den Anschein des Freiheitshelden und des Verteidigers der Volksrechte zu geben gewusst. Es verfolgte dabei seine besonderen Absichten. Wenn man den Juden ein Talent zugestehen muss, so ist es das der Dialektik, der rednerischen Gewandtheit. Ein Volk, das seit Jahrtausenden händlerisch tätig ist und sein Fortkommen ohne produktive Arbeit in der listigen Ausnutzung anderer Völker sucht, musste notwendigerweise die Überredungskunst pflegen und in der Folge der Geschlechter durch Vererbung zu hoher Meisterschaft entwickeln. In Verbindung damit übte es die Kunst der Verstellung und die geschickte Behandlung der Kundschaft. Hingegen ist es begreiflich, dass Völker, die vorwiegend dem Ackerbau, der Jagd, der Schifffahrt, schweren Handwerken und dergleichen oblagen, wortkarg und schwerfällig blieben. Ihre Arbeit fügte sich ein in die langsamen und stetigen Prozesse der Natur, für Trug und List war hier kein Raum. Das Denken und Empfinden solcher Völker mag vielleicht umso tiefer sein, aber das leichte, gewandte Spiel der Rede und der irreführenden Gedanken blieb ihnen versagt. An kaum einem Volk zeigt sich das deutlicher als an dem Deutschen. Es erzeugte ernste Denker und Dichter, Forscher und Gelehrte, Künstler und Erfinder, Staatsmänner und Feldherren, aber der Glanz bestrickender Rede blieb ihm meist versagt. Geschwätzigkeit und viele Rednerei sind undeutsch. Bismarck rangen sich die Worte nur schwer von den Lippen und Moltke war groß im Schweigen. Deutsche und Juden bilden auch hier die äußersten Pole der Entwicklungsreihe. Das Verhältnis zwischen Esau und Jakob besteht bis auf den heutigen Tag. Darum war der Hebräer sicher, dass er überall die Oberhand gewinnen würde, wo die Entscheidung der Dinge auf ein Wortgefecht hinausläuft. Das ist nicht nur in den Parlamenten, sondern auch in den Gerichtsverhandlungen der Fall und im gewissen Sinne in der Tagespresse. So sehen wir denn überall, wo es auf geschickte und betörende Worte ankommt, den Hebräer an der Spitze, um unser naives Volk in einem Phrasenschwall zu berauschen. Leider hat er fast noch immer dadurch die Massen auf seine Seite zu bringen gewusst. Unter den Parteien waren es besonders die Liberalen und Demokratischen, die durch ihre Betonung von Freiheit und Toleranz sich verpflichtet glaubten, dem Juden einen weiten Spielraum zu gewähren. Echter Freiheitssinn ist gewiss deutsch, aber das Wesen des Liberalismus hat unter dem jüdischen Einfluss eine Fälschung erlitten, wie denn der Jude alles fälscht, was er unter die Hände bekommt. Die liberalen Parteien, deren Haltung während ihrer Blütezeit in den 70er Jahren durch die Hebräer Lasker und Bamberger fast ausschließlich bestimmt wurde, haben unter dem Einfluss dieser Vielredner die freiheitlichen Gesetze durchgedrückt, die den Siegesmarsch des Judentums vorbereiteten und an deren Wirkungen unser nationales Leben zusammengebrochen ist. Dahin gehören die schrankenlose Gewerbefreiheit, die Freizügigkeit, die Aktien- und Börsengesetzgebung. Sie haben der kapitalistischen Spekulation und planmäßigen Ausplünderung der Massen Tür und Tor geöffnet, und das Entstehen jener Riesenkapitalien ermöglicht, die das wirtschaftliche und soziale Leben aus der Bahn ruhiger Entwicklung gerissen und eine Treibhausindustrie gezüchtet haben, die auf der Suche nach Absatzgebieten mit der englischen in einen Wettlauf geriet, der den Weltkrieg zur Folge hatte. Aber die Parteien der Liberalen und Fortschrittlichen haben durch die Judenkrankheit auch ihren Verfall erlebt. Bei den Reichstagswahlen von 1912 fielen die Freisinnigen in der Hauptwahl ganz aus und konnten erst in der Nachwahl in stark gelichteter Schar auf den Krücken anderer Parteien in den Reichstag einziehen. Die Linksliberalen haben jenen demokratischen Radikalismus großziehen helfen, der in der Sozialdemokratie, das heißt in der mit marxistischen Ideen durchsetzten Arbeiterschaft, seinen vorläufigen Abschluss fand, bis er im Revolutionsfieber sich zum Kommunismus und zur völligen Anarchie auswuchs. Die treibenden Kräfte für diese politischen Bestrebungen sind wiederum im jüdischen Lager zu suchen, weil man dort zwar Volksfreiheiten und andere schöne Schlagworte prägte, in Wahrheit bewusst auf die Untergrabung des Staates und die Auflösung und Enteignung der bürgerlichen Gesellschaft hinarbeitete. Auf jüdischer Seite konnte man das wagen, ohne selbst Gefahr zu laufen, auch wenn man Kapitalist ist. Denn der kluge Hebräer hat stets eine Ausnahmestellung auch im Augenblicke des politischen Umsturzes zu sichern gewusst. Er zahlt der Umsturzbewegung seinen Tribut und kauft sich damit los. So verwüsteten die Kommunarden und Petrolösen von 1871 in Paris allerlei Villen und Paläste, die kostbaren Besitztümer Rothschilds, des reichsten Mannes von Paris, aber blieben unangetastet. In Wahrheit ist ja der Hebräer der heimliche Leiter der Umsturzbewegungen und die blinden, aufgeheizten Massen sind nur seine Werkzeuge. Er hat seine Sendlinge in allen politischen Lagern, vor allem in den radikalsten, und von ihm gehen alle Direktiven aus. Er gibt auch die Geldmittel für die Bewegung. Nur so lässt sich die geradezu dämonische Kraft und Zähigkeit erklären, mit der die anarchistischen Elemente ihr Ziel verfolgen. Der bloße Massenfanatismus reicht dazu nicht aus. Hinter den Kulissen steht eine fest organisierte Macht, die mit teuflischer Verstandeskälte das Zerstörungswerk leitet, unbeschränkte Mittel dafür zur Verfügung stellt, ihre Spione in allen Schichten hat und ihre Agenten mit weitgehenden Vollmachten überallhin entsendet. Es gibt für sie keinerlei Schranken und Rücksichten. Über Leichen geht ihr Weg. So standen denn auch an der Spitze der jüngsten Pöbelausschreitungen überall Hebräer. In Russland, in Ungarn, in München, in Essen, in Berlin. Um in unserer Stellung zu den Parteien nicht missverstanden zu werden, müssen wir eins vorausschicken. Wir unterscheiden zwischen der Arbeiterbewegung und der Sozialdemokratie. Eine Organisation des Lohnarbeiterstandes zur Wahrnehmung seiner berechtigten Interessen muss jeder Verständige billigen. Es ist nur zu begreiflich, wenn die organisierte Arbeiterschaft sich gegen die Übermacht des Kapitals wendet und von den allgemeinen Kulturerrungenschaften einen reichlicheren Anteil für sich beansprucht, als ihr bisher zuteil wurde. Die übermäßige Anhäufung des Besitzes in einzelnen Händen ist ein gesellschaftlicher Krankheitszustand, der nicht nur die Freiheit und Unabhängigkeit breiter Schichten gefährdet, sondern auch die wirtschaftliche und politische Macht in die Hände von Privatpersonen legt, deren Einfluss schließlich dem Staate selbst über den Kopf wächst. In der Bekämpfung dieses Zustandes begegnen sich die ehrlichen Vertreter der Arbeiterschaft mit den bürgerlichen Sozialreformern und Mittelstandspolitikern. Sie trennt nur die Taktik. Während die Reformer ihr Ziel auf dem Wege einer schrittweisen Umgestaltung der Gesetzgebung zu erreichen hofften, erstrebten die Vertreter des Proletariats den gewaltsamen Umsturz. Nun, dieser Umsturz ist ins Werk gesetzt worden. Die äußere Form des Staates hat sich geändert, aber die Frage der sozialen Neuordnung blieb ungelöst. Die Revolution konnte umstürzen und zerstören, den Neuaufbau ist sie schuldig geblieben. Was nun noch zu vollbringen ist, das kann nicht mehr die Revolution, sondern nur die Reform vollbringen. Und so wird die Zeit kommen, wo man auf die Sozialreformer hört. Man hat die bürgerlichen Schichten eines überhebenden Vorurteils gegenüber dem Arbeiterstande beschuldigt. Der Vorwurf lässt sich zurückgeben, denn es fehlt auch in Arbeiterkreisen nicht an Vorurteil und Überhebung. Bei dem furchtbaren Ernst unserer heutigen Lage sollten aber alle solchen schädigenden Spaltungen überwunden werden und alle Ehrlichen sich zu gemeinsamer befreiender Tat zusammenfinden, Schaffende gegen Raffende,